die Berge so hoch. Bist du nah bei Gott sein, öffne dich nur für sein Wort. Du stehst hoch dort in den Wolken, dein Haupt. Entsag dem Fluch, glaub mir, du könntest fehlen. Flieg nicht davon, mein Gott, du wirst uns fehlen. Jesus ward uns vom Himmel gesandt, in Menschgestalt als uns Erlösende. Jesus ward uns vom Himmel gesandt, in Menschgestalt als uns Erlösende, in Menschgestalt als uns Erlösende. Lobpreise Gott in Worten und Tat und sage uns, dass unsere Rettung naht. Lobpreise Gott in Worten und Tat und sage uns, dass unsere Rettung naht. Er sagt uns, dass unsere Rettung nah. Dafür starb er genagelt aufs Kreuz. Er auferstand, um uns zu prophezeien. Mit seiner Auffahrt zu Gottes Thron. Der Herr wird alle Sünden uns verzeihen. Der Herr wird unsere Sünden uns verzeihen. Helle tief und die Berge so hoch. Bist du nah bei Gott sein, öffne ich für sein Wort. Du stehst hoch dort in den Wolken, dein Haupt. Entsag dem Fluch, glaub mir, du könntest sehen. Flieg nicht davon, mein Gott. Du wirst uns fehlen. Berge so hoch, bist du nah bei Gott sein, öffne nicht nur für sein Wort. Du stehst hoch dort in den Wolken, dein Haupt, entsag dem Fluch, glaub mir.